Radio Kontrabanda. Radio Kontrabanda. In Nimmern. In Nimmern. Vielleicht noch mal von vorne. Niemandsland auf 91.4. Radio Kontrabanda in Barcelona. Guten Tag, ich grüße alle Träumer und Fantasten, Utopisten und Weltverbesserer. Alle, die über den Tellerrand hinausschauen und dabei realistisch bleiben. Ich grüße die ewigen Verlierer der Geschichte, die einmal die Sieger sein werden. Alle die Männer und Frauen, die sich nicht verkaufen, die Widerstand leisten. Gegrüßt seien alle, die sich weigern, die grell bemalten Götzen dieser unheilvollen Postmoderne anzubeten. Willkommen alle, die sich weigern, Räubern, Dieben und Mördern zuzujubeln. Ich grüße alle freien Geister. Willkommen, hoffnungsvolle Poeten, Weltbürgerinnen, Künstler und Lebenskünstlerinnen. Seid gegrüßt, hoffnungslose Sozialromantiker, alle, die das Ohr an die Schienen der Geschichte legen. Willkommen, bienvenidos, bienvenidas, alle, deren Vaterland der Planet Mutter Erde ist und deren Rasse die Menschheit. Willkommen im Niemandsland, zwischen allen Fronten. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie Detlef Jeskatz, 91.4 FM, Kontrabanda in Barcelona. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. So, die Teller sind vom Tisch, die Mägen sind gefüllt, die Bierkrüge sind schon fast leer. Wir sitzen hier mit Christian und meiner Tochter. Die Zunge ist gelockert. Wir kommen zu einem neuen Thema. Das Thema wäre jetzt die politische Situation in Deutschland nach den Wahlen zum Bundestag. Wie sieht's da aus, Christian? Wie schätzt du die Situation ein? Ja, ich finde nach wie vor ist noch alles offen. Ne? Gibt zwar Hinweise, die sich verdichten, dass es am wahrscheinlichsten zu einer Ampelkoalition kommen würde. Erklären wir kurz den Hörerinnen und Hörern, was Ampel ist. Ja, Rot genau. Sind SPD, ja, genau, Gelb ist die FDP und Grün sind, wie der Name schon sagt, die Grünen. Genau. Ne? Aber da ist meines Erachtens noch alles offen. Ne? Auch die CDU, die intrigiert noch so ein bisschen im Hintergrund. Herr Laschet hat sich ja auch noch einige Dinge offen gelassen und lässt also die Tür noch offen für eine Jamaika-Koalition. Ist vielleicht etwas weniger wahrscheinlich. Erklären wir kurz: Jamaika, Schwarz, CDU, Gelb, FDP, Grün, wie gesagt, die Grünen. Ja. Flagge, Nationalfarbe von Jamaika. Ja, genau, ne? Scheint im Moment die weniger wahrscheinliche Option zu sein. Aber wir haben ja auch 2017 nicht damit gerechnet, dass es zu einer neuen oder einer weiteren großen Koalition kommen würde. Und daher denke ich, es ist noch alles offen. Ne? Ich würde sagen, im Moment in Prozent ausgedrückt 60% für eine Ampel, aber 40% für eine Jamaika-Koalition sehe ich auch durchaus noch gewisse Chancen da. In Deutschland hat man die Nach-Merkel-Ära jetzt eingeläutet. Was kann man erwarten von einem Deutschland ohne Merkel? 16 Jahre sind eine lange Zeit. 16 Jahre Angela Merkel als Bundeskanzlerin haben das Land geprägt. Interessant. Angela Merkel ist im Ausland sehr beliebt. Sie genießt einen unglaublichen Ruf, den sie vielleicht so in Deutschland gar nicht genießt. Was wird sich jetzt ändern? Ohne Merkel. Mutti geht. Ich weiß gar nicht, ob sich viel ändern wird. Also ich glaube, bei einer Ampelkoalition wird sich erstmal wenig ändern. Aber wenn die CDU in die Opposition geht, da könnte ich mir vorstellen, dass wir da dann mit einer etwas konservativeren Opposition demnächst wieder zu tun haben. Was erwartet ihr beide? Jens, vielleicht kann ich dich auch kurz ansprechen. Von einer Ampelkoalition in Deutschland. Was wird diese Koalition besser oder gut machen, was vorher nicht gut oder richtig gelaufen ist? Also das bestimmende Thema in Deutschland ist gerade die Legalisierung von Cannabis, wie ich so mitgekriegt habe. Da reden alle drüber. Das scheint das wichtigste Thema überhaupt gerade zu sein. Und die anderen Themen? Klimakatastrophe, Armutswelle, Probleme mit der Integration, sowohl auf EU-Ebene, Rohstoffknappheit, Pandemie, die Probleme häufen sich ja, oder? Ja, also ich glaube, da wird einiges auf die neue Regierung zukommen. Ne? Also ich glaube, jetzt im Moment sehen wir ja, dass auch die Öl- und Gaspreise steigen und dass es da also zu großen Problemen kommen wird. Ne? Also ich gebe ehrlich zu, wir haben zu Hause noch eine Ölheizung. Wird demnächst auch mal, oh, du verziehst schon ein bisschen das Gesicht, wird demnächst auch mal modernisiert, aber es dauert wahrscheinlich doch noch ein bisschen, weil auch die Handwerker nicht so schnell da sind, wie wir es gerne hätten. Und wir haben letztes Jahr von sehr niedrigen Preisen profitiert. Ja, die waren bei 37 Cent den Liter haben wir letztes Jahr sozusagen unseren Heizöltank voll gemacht. Wir sind jetzt im Moment bei 88 Cent. Ja, also da reden wir von mehr als dem Doppelten und es geht dann wahrscheinlich auch noch weiter nach oben in den nächsten Wochen. Merkt man auf jeden Fall in der Haushaltskasse. Das heißt, persönlich wird es allen Leuten nicht besser gehen. Im Gegenteil, durch die Inflation, verursacht durch die hohen Energiepreise, werden die Leute also jetzt wieder die Gürtel enger schnallen müssen, oder? Sehe ich das richtig? Ja, das wird wohl so sein. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen politisch gewollt, aber teilweise hat es natürlich auch mit der Energiesituation zu tun. Ne? Mit gerade der Gasknappheit auch die Ölpreise so ein bisschen mit dran gekoppelt. Wie wird es außenpolitisch weitergehen? Habt ihr euch da mal Gedanken gemacht oder interessiert ihr euch beide für dieses Thema EU, Außengrenzen, Rohstoffknappheit? Rückzug aus Afghanistan, Verhältnis zu USA, Chinas neue Rolle auf dem Weltmarkt. Das sind ja hunderte Themen. Ja, da kann man ja zu jedem Thema eine Stunde verquatschen hier. Also, ja, interessant wird die EU-Integration werden. Es ist ja so, gibt ja so zwei Strömungen gerade. Entweder die EU erweitern oder, haben wir heute schon drüber gesprochen, die EU vertiefen, wie sie jetzt ist. Und ich denke, es muss eher in Richtung Vertiefen gehen, weil es so Spaltungstendenzen gibt. Und man merkt so, es wirken so Fliehkräfte und alles fängt so ein bisschen an auseinander zu fliegen und die Leute identifizieren sich nicht mehr damit. Und das finde ich gerade ein sehr bestimmendes Thema, weil ich finde die EU tatsächlich eines der herausragenden Themen der letzten 25, 30 Jahre. So. Und da, finde ich, sollte eine Menge Herzblut reingesteckt werden, um das ans Laufen zu kriegen. Ja, ich habe eine ganz andere Meinung. Ich glaube nicht, dass die EU sich weiter vertiefen wird. Da gibt es, glaube ich, viel zu viele Probleme und auch viel zu viele unterschiedliche Vorstellungen. Also die Osteuropäer, und ich will das erstmal überhaupt nicht bewerten, haben ganz andere Vorstellungen von der Europäischen Union als wir Deutschen. Und wie es in Spanien ist, weiß ich gar nicht, wie da die Diskussion ist. Ne? Wir Deutschen sind da doch immer auch sehr... manchmal mit der moralischen Keule dabei. Und ich glaube, die Osteuropäer sehen vieles einfach pragmatischer. Die wollen wirtschaftliche Vorteile, dann aber ihr eigenes Süppchen kochen. Ja, also die möchten keine politische Integration haben. Oder zumindest nicht so, so eine tiefgreifende. Die möchten also außenpolitisch gerne autark bleiben, ne? Die möchten ja, keine gemeinsame Flüchtlingspolitik, auch keine gemeinsame Außenpolitik, in dem Bereich auch keine gemeinsame Außenpolitik. Und daher glaube ich, ja, wird das auf jeden Fall eine spannende Sache. Ne? Wir sehen ja jetzt gerade die Geschichte, die in Polen hochkocht. Und mir ist noch nicht so ganz klar, ob das eine Geschichte ist, die also auch vom polnischen Volk unterstützt wird, oder ob das eine Sache ist, die eben nur von der jetzt sehr autokratisch regierenden Regierung in Polen so verstärkt angegangen wird. Ne? Das ist die Frage. Ne? Also ich weiß, dass es ja auch noch weitere Beitrittsgespräche gibt, ne? Insbesondere was, also gut, über die Türkei brauchen wir, glaube ich, überhaupt nicht zu reden. Da gibt es ja schon seit Jahrzehnten Beitrittsgespräche, aber bei den, in Bezug auf die Westbalkanstaaten, falls die noch dazukommen sollten, ja, glaube ich, kann man zumindest, dann wird die EU sich erweitern, aber ich glaube nicht mehr weiter vertiefen. Zwei große Punkte waren ja die letzten Jahre im Gespräch. Das war einmal die Unabhängigkeit der Justiz, besonders in Ungarn und Polen. Presse. Freiheit, unabhängige Presse, das war in Ungarn ein Thema, und die Flüchtlingsquotenverteilung, wo eben Polen und besonders auch Ungarn sagen, wir lassen uns nicht Flüchtlinge ins Land setzen von einer deutsch-französischen Regierung, die in Brüssel das Sagen hat. Das waren wohl die zwei großen Punkte, die ja auch den Brexit befördert haben, und wir werden sehen. Vielen Dank. Ich sprach mit Christian und Jens aus Bonn oder? Und Aachen. Aus Bonn und Aachen. Thank you. nicht wohin und auch nicht was mich hier hält. Es ist nicht die Liebe und auch nicht das Geld. Ebenfalls im Moment. Dankeschön. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 220. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de julio de 1923, queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Die massive Aufrüstung der Rebellen durch die kontinentalen Großmächte Deutschland und Italien verschafften ihnen von Anfang an einen großen Vorteil. Diese Hilfe, vor allem die Lieferung von Flugzeugen und Panzern, gestattete es der Afrika-Armee, den Süden des Landes blitzschnell zu durchqueren. Ablauf und Zusammenwirken der Ereignisse, technische Unterstützung durch das faschistische Ausland, eine schlagkräftige Berufsarmee und deren rasche Siege in der Folge verhalfen Franco zu immer neuem Ruhm. Dem nominellen Anführer der Rebellen hingegen, General Emilio Mola, dessen eigener Vormarsch in den Bergen nördlich von Madrid zum Stehen gekommen war, fehlte die Aura des Siegers. Einige andere hochrangige Mitverschwörer, die Franco hätten gefährlich werden können, schieden durch ihren vorzeitigen Tod aus. Trotzdem war Franco zu diesem Zeitpunkt lediglich Primus inter pares und nicht etwa der alleinige Anführer des Aufstands. Wie wir noch sehen werden, war sein nachfolgender Aufstieg das Ergebnis der sorgfältigen Planung seiner Berater, die sich ihrerseits auf das Gespür des Generals für strategisch günstige politische Gelegenheiten verließen. Freilich konnte sich Franco solche Gelegenheiten nur deshalb zunutze machen, weil sein Vormarsch im Süden so spektakuläre Fortschritte machte. Dieser Vormarsch der Afrika-Armee schien unaufhaltsam. Was nicht weiter überrascht, da sie es auf der Gegenseite, anders als oft behauptet, nicht mit einer Miliz zu tun hatte, sondern vor allem mit der Zivilbevölkerung, die sich mit allem bewaffnete, was gerade greifbar war. Die Zivilisten mussten sich im offenen Gelände gegen Truppenverbände, Artillerie und die Bombenangriffe deutscher und italienischer Flugzeuge behaupten. Wann immer die Rebellenarmee eine Ortschaft oder Stadt einnahm, kam es zu Gräueltaten. Die Leichen der Opfer wurden oft tagelang auf der Straße liegen gelassen, um die Bevölkerung zu terrorisieren. Dann wurden sie auf dem Friedhof übereinander gestapelt und ohne jegliche Beerdigungsrituale verbrannt. Als diese Vorfälle immer häufiger bekannt wurden, genügte bereits das Gerücht, dass eine Umzingelung durch die Rebellen bevorstehe, um die Republikaner, unter Aufgabe ihrer Waffen, in panische Flucht zu versetzen. Am 3. September 1936 eroberten die Aufständischen Talavera de la Reina, den letzten wichtigen Ort, der sie noch von der Hauptstadt Madrid trennte. In nur einem Monat waren sie fast 500 Kilometer vorgedrungen. Eine riesige Flüchtlingswelle schob sich vor Francos Truppen Richtung Norden. Tausende spanischer Arbeiter hatten alle ihre Kräfte, häufig sogar ihr Leben dafür gegeben, um im republikanischen Süden und in anderen spanischen Regionen die Landwirtschaft zu kollektivieren. Doch die schlecht koordinierten, lediglich punktuell erfolgreichen Maßnahmen waren nur Stückwerk geblieben. Solange die Gegner nur örtlich begrenzt operierten, etwa in den lokalen Garnisonen oder bei der Ortspolizei, hatte dies keine Rolle gespielt. Nach dem deutschen und dem italienischen Eingreifen veränderte sich die Natur des Konfliktes jedoch von Grund auf. Denn nun wurde eine ganze Berufsarmee auf dem Luftweg nach Spanien transportiert und die Republikaner sahen sich gezwungen, die Strategie ihres Widerstands zu ändern. Das forderte einen Blutzoll von tausenden Männern und Frauen, die im Süden kämpften und dafür ihr Leben verloren. Wenn die Republik den Angriff der von Deutschland und Italien mit modernen Waffensystemen ausgerüsteten Rebellen überstehen wollte, mussten sie selbst eine Armee aufstellen und die gesamte Bevölkerung für den Krieg mobilisieren. Einen vergleichbaren Kraftakt hat es in der spanischen Geschichte bis dahin noch nie gegeben. Mit der Kampfkraft der politisch engagierten, organisierten Arbeiterklasse allein war nun nichts mehr auszurichten, so wie es in der Phase der Straßenschlachten gegen aufständische Garnisonen der Fall gewesen war. Jetzt galt es, alle Kräfte aufzubieten, auch die bislang politisch nicht mobilisierten Teile der Bevölkerung, wie etwa die verschiedenen Gruppierungen der Mittelschicht und vor allem die Frauen, um sich der Anstrengung einer modernen Kriegsführung zu unterziehen. Andernfalls war die Republik nicht überlebensfähig. Kapitel 3: Mobilisieren und Überleben. Die Republik im Krieg. Unsere bescheidene Rolle besteht darin, die Apokalypse zu organisieren. André Malraux, L'Espoir. Angesichts der internationalen Isolierung der Republik war es doppelt wichtig, dass die spanische Regierung ihre menschlichen und materiellen Ressourcen möglichst schnell mobilisierte. Nach dem Putsch hatte die republikanische Regierung England und Frankreich unverzüglich am 19. Juli um militärischen Beistand ersucht. Dabei war sie bei den Briten auf offene Ablehnung und bei den Franzosen, die zunächst ihre Unterstützung angeboten hatten, auf Zurückhaltung gestoßen. Stattdessen brachten die beiden Demokratien im August 1936 sogar einen Nicht-Einmischungsvertrag auf den Weg, der sowohl den staatlichen als auch den privaten Wirtschaftsunternehmen in den Unterzeichnerstaaten untersagte, Kriegsmaterial nach Spanien zu liefern. Deutschland und Italien unterzeichneten zwar den Vertrag, versorgten die Putschisten aber dennoch weiterhin großzügig mit Waffen. Die Politik der Nichteinmischung wirkte sich also einzig zum Nachteil der Republik aus. Eine Situation, an der sich während des gesamten Krieges nichts ändern sollte. Als führende britische Politiker von dem Militärputsch erfuhren, setzten sie zunächst auf einen raschen Sieg der Rebellen, weil sie sich davon zweierlei erhofften. Erstens wollten sie eine Ausweitung des spanischen Konflikts auf das übrige Europa verhindern. Eine solche Situation hätte Großbritannien nämlich in einen Dreifrontenkrieg gegen Deutschland, Italien und Japan zur Verteidigung eigener imperialer Interessen verwickeln können. Ein Krieg, der die militärischen Ressourcen des Landes überfordert hätte. Deshalb galt es, ihn um jeden Preis zu vermeiden. Zweitens wurde ein Sieg der Aufständischen als beste Gewähr dafür gesehen, dass die beträchtlichen Kapitalanlagen und Sachvermögen britischer Bürger und Firmen in Spanien unangetastet bleiben würden. Die allgemeine Begeisterung, die im Februar 1936 nach dem Wahlsieg der spanischen Reformkräfte ausgebrochen war, hatte einige Diplomaten und Minister der vorwiegend konservativen britischen Regierung dazu verleitet, die republikanische Regierung Spaniens mit der Regierung Kerensky am Vorabend der bolschewistischen Revolution im Februar 1917 zu vergleichen. Doch die beiden Situationen waren strukturell überhaupt nicht vergleichbar und die Angst vor einem in Spanien unmittelbar bevorstehenden gesellschaftlichen Umsturz und vor allem vor der Verstaatlichung britischer Vermögenswerte war unbegründet. Im Übrigen machte sich die feindselige Haltung, die das britische Establishment der Zweiten Republik entgegenbrachte, nicht erst seit dem heißen Frühjahr 1936 bemerkbar. Sie reichte vielmehr bis in die Anfangstage der neuen Republik im April 1931 zurück. Die in Großbritannien regierende Elite fühlte sich dem konservativen Spanien durch Klassenzugehörigkeit, politische und wirtschaftliche Interessen und nicht zuletzt durch persönliche Freundschaften verbunden. Der Unwille, den die geplanten Sozialreformen der Republikaner erregten, war auch in der snobistischen Herablassung spürbar, mit der führende britische Politiker der neuen spanischen Politikerklasse begegneten. Vor der Öffentlichkeit wurde diese feindselige Haltung schon bald mit dem Hinweis auf die antiklerikalen Ausschreitungen gerechtfertigt, zu denen es nach dem Putsch in der republikanischen Zone mancherorts gekommen war. Wegen ihrer politischen und gesellschaftlichen Vorbehalte verschlossen offizielle britische Beobachter die Augen vor der offensichtlichen Tatsache, dass erst der Militärputsch die allgemeine Anarchie ausgelöst hatte. Schließlich war er die Ursache dafür, dass die öffentliche Ordnung auf dem Territorium der Republik zusammengebrochen war. Führende britische Kreise gingen sogar so weit, die Morde auf dem Gebiet der Aufständischen in einem ganz anderen Licht darzustellen. Sofern sie davon überhaupt Kenntnis nahmen, behandelten sie diese Vorfälle als unglückliche Begleiterscheinungen, die aber auf lange Sicht positive Effekte haben würden. Da der sanfte General, so nannten sie Franco, die Ordnung, so nannten sie das, nur auf diesem Wege wiederherstellen konnte. In der Woche nach dem Putsch schränkte Großbritannien die Selbstverteidigungsfähigkeit der Republik dadurch ein, dass es deren Marine das Recht verweigerte, in Gibraltar oder Tanger aufzutanken. Auch die Einmischung Deutschlands und Italiens wurde zunächst ignoriert. Das war nicht zuletzt deshalb entscheidend, weil Hitler und Mussolini die britische Reaktion genau beobachteten. Hätte Großbritannien auf die Einmischung von Anfang an negativ reagiert, hätten die beiden Diktatoren gewiss nicht so massiv interveniert und ihre Einmischung womöglich ganz eingestellt. Keiner von beiden war zu diesem Zeitpunkt auf eine Konfrontation mit Großbritannien vorbereitet. Da sich die britische Regierung abseits hielt, brach auch Frankreich sein anfängliches Versprechen, die Spanische Republik mit Kriegsgerät zu beliefern. Das Gefühl der eigenen Verwundbarkeit, das noch durch die unmittelbare Nachbarschaft zweier faschistischer Staaten verstärkt wurde, sorgte dafür, dass Frankreich sich ängstlich vor einem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Großbritannien hütete. Der sozialistische französische Premierminister Léon Blum war sich auch darüber im Klaren, dass die dem republikanischen Spanien eher feindlich gesinnten, gesellschaftspolitisch konservativen Kräfte seiner neuen Reformregierung die Aussichten auf eine Durchsetzung sozialer Reformen in Frankreich womöglich zunichte machen würden, falls er das Thema Militärhilfe vorantrieb. Angesichts der schwierigen Situation Frankreichs und der distanzierten Haltung Großbritanniens war der Spanischen Republik im August und September nichts anderes übrig geblieben, als sich durch Gelegenheitskäufe auf dem internationalen Markt stückweise mit Waffen zu versorgen, eine ebenso kostspielige, unwirtschaftliche wie ineffiziente Vorgehensweise. Den Putschisten hingegen blieben solche Probleme, dank der Unterstützung durch die deutsche und die italienische Regierung, erspart. Dabei hatte die großzügige Hilfe, die Hitler und Mussolini gewährten, vor allem strategische Motive. Für beide hatte die Unterstützung der Rebellen vor allem die Funktion, die Republik und zugleich damit das Risiko eines liberal-linken französisch-spanischen Blocks auszuschalten, die sich ihrer expansionistischen Außenpolitik in den Weg hätte stellen können. Ideologische Motive waren ebenfalls im Spiel, aber vor allem hatten die antikommunistischen Argumente, mit denen die faschistischen Diktatoren ihr Eingreifen in Spanien rechtfertigten, eine wesentliche strategische Funktion. Sie ermöglichten es nämlich, britische Einwände gegen ein immer stärkeres Engagement zu entkräften. Dass diese Strategie während des gesamten Krieges so erfolgreich war, überraschte sogar Hitler und Mussolini selbst. Es war ihnen unbegreiflich, warum Großbritannien es vorzog, keine Reaktion auf ihre eigentliche Taktik zu zeigen, die darauf abzielte, Frankreich und Großbritannien als die beiden führenden imperialen Mächte zu schwächen. Denn Hitler und Mussolini verfolgten mit ihrem Eingreifen in Spanien vor allem den Zweck, das Gleichgewicht der Mächte in Europa zu verändern. Sie hörten »Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges«, Folge 220. Eine Niemandslandproduktion, 2021. Literaturangabe. Ich verlas einen Abschnitt aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg« von Helen Graham. Titel der englischen Originalausgabe Helen Graham, »The Spanish Civil War, A Very Short Introduction«, Oxford. New York, Oxford University Press, 2005. Helen Graham ist Professorin für spanische Geschichte am Royal Holloway College der Universität London. Den Text hat Frau Susanne Lenz übersetzt. No pasarán. Pasaremos. Söhne des Volks. Wir sind es satt, noch die Ketten zu tragen, noch ohne Recht unterniedrigt zu sein. Doch es wird niemand die Ketten zerschlagen, wenn wir uns selbst nicht entschlossen befreien. Die uns Tod und Verzweiflung geschaffen, sie wurden satt und reich von unserer Not. Erhebt euch, Söhne des Volks, mit den Waffen für unsere Freiheit, für Recht und Brot. Trabajador, no más sufrir, el opresor ha de sucumbir. Levántate, pueblo real, al grito de revolución social. Fuerte unidad de fe y de acción, pronunciará la revolución. Nuestro perdón, uno ha de ser, solo en la unión es saber vencer. Está la calle de Grüße, ich bin froh, dass ich hier an 22, ja jetzt mittlerweile 23 Jahren Niemandsland, dass ich da in einigen Jahren beteiligt war. Ich glaube, beim zweiten Jahr in Niemandsland war ich schon mal da und im fünften oder sechsten, das war 2005 oder 2006. Genau, und wir wiederholen hier nochmal, Musiklieferant Nummer 1, jahrelang. Ja, Ich hoffe, ich konnte da einen kleinen bescheidenen Beitrag zum deutschsprachigen Programm in Barcelona liefern. Vielen Dank, Christian. Jens, auch vielleicht ein Gruß an die Hörerinnen und Hörer. Verständlich. Schöne Grüße. Kurz und mundig. Christian, ich nutze aus, dass du hier bist. Du bist Schneiderexperte. Du bist ein Schneiderist, ein Helgiker. Was gibt's Neues von Helge Schneider? Neues Album natürlich. Ja, ich muss ehrlich zugeben, kenne nur das Album aus dem letzten Jahr, das ganz neue, da soll er ganz viel Jazz gemacht haben und nur so ein paar Ölk-Stücke habe ich noch nicht gehört. Aber bei einem seiner Auftritte hier gab es eine große Diskussion. Helge hat also abgebrochen, hat gesagt, es waren diese berühmt-berüchtigten Strandkorb-Konzerte. Also seit einigen Monaten können also Künstler in Deutschland wieder auftreten. Und dann müssen die sich immer paarweise in Strandkörbe begeben, die dann immer auch den gebotenen Mindestabstand zueinander einnehmen. Und Helge hat das in einer Stadt gemacht und da gab es dann, war er dann irgendwann total genervt, weil ganz viele, die Bedienungen, zwischendurch zwischen den Strandkörben herumliefen und er hatte da keinen Bock drauf. Er hatte gesagt, er hat auch keine Reaktion vom Publikum bekommen und dann hat er die Sache einfach abgebrochen. Also hat gesagt, tut mir leid, hier kann ich nicht auftreten unter diesen Bedingungen, ich gehe jetzt. Kann man verstehen, oder? Weil Helge ist ja ein extrem publikumsabhängiger Improvisator auf der Bühne, oder? Ja, ich kann es durchaus verstehen. Ich kann aber auch die andere Seite verstehen, wenn man sich jetzt auf so ein Konzert natürlich freut. Möglicherweise hat man da 50 oder 100 Kilometer mit dem Auto zurückgelegt und kommt dann zu so einem Konzert und das wird nach 20 Minuten abgebrochen. Das ist man natürlich auch nicht sehr erfreut. Ne? Ich kann das natürlich aus, weil ich den Künstler schon länger kenne, leider nicht persönlich, aber verfolge und auch bei seinen Shows weiß, dass natürlich Improvisation groß geschrieben wird. Ne? Und wenn er das als Künstler so sagt, dann glaube ich das auch. Er ist keiner, der einfach nur das Programm so abspult. Was ist das Besondere an Helge Schneider? Was macht die Faszination, das Faszinosum Helge? Wie würdest du das definieren, Christian, als langjähriger Helge Schneider-Fan? Ja, erstmal, dass er Multi-Instrumentalist ist, also er ist wirklich ein begnadeter Musiker. Das ist natürlich die eine Sache. Dann, was ich eben angesprochen habe, Improvisation wird ganz groß geschrieben. Also keine zwei Konzerte wie die anderen. Das Dritte ist, was ich immer finde, ist, auch wenn er manchmal über seine Musiker sich manchmal so ein bisschen lustig macht, finde ich, ist es kein... Peter, ne? Ja, Peter. Also Peter ist aber schon lange her. Es ist aber trotzdem irgendwie kein, menschenfeindlicher Humor. Also nicht einer, der jetzt wirklich die Leute so total in ihrer Würde verletzt, finde ich auf jeden Fall. Das gibt es ja oft da in dem Trash-TV und so ist der Humor überhaupt nicht. Ja? Und seine Albernheiten... Die werden ja auch von mancher Seite kritisiert. Das sehen wir beide aber nicht so, oder? Albern ist gesund. Ja, ich finde, ich kann mich da immer wieder drüber beömmeln. Was noch eine Sache ist, das hat man bei anderen Komikern nicht. Je öfter man die Sachen hört, desto lustiger werden sie. Danke. Gut, vielen Dank. Das war ein Kurzinterview mit Christian Schneider-Fan seit vielen, vielen Ewigkeiten. Danke. Ja, freut mich auch. Ich habe nämlich, glaube ich, auch Helge Schneider hier im Niemandsland eingeführt. Kann das sein? Das ist so. Das kann nicht sein, sondern es ist so. Es ist ein Fakt. Ja. Ohne dich gäbe es kein Helge im Niemandsland. Ich werde ihm die nächste Sendung werde ich ein paar Songs von Helge spielen und auch was vom neuen Album. Ein bisschen Jazz oder wie Helge sagt, Straf-Jazz. Ja. Den wird es auch geben. Genau. Gut, tschüss. Ja, tschüss. Die nächste Frage ist, du interpretierst überwiegend amerikanischen Jazz. Warst du zur Inspiration schon mal in den USA? Zwei verschiedene Sprachen auch. Zwei verschiedene Fragen. Die erste, ich interpretiere überhaupt nicht, weil ich immer erfinde. Ich habe aber Vorbilder, muss ich bekennen. Thelonious Monk, Sonny Rollins, aber auch Scott Joplin, Art Tatum, Bud Powell, Teddy Wilson. Eigentlich alle Leute, die ich schon mal live gesehen habe. Teddy Wilson habe ich mal live gesehen. Buddy Rich, Sammy Davis Jr. Das sind so meine Vorbilder. Und klar, als deutscher Junge, der irgendwie in den 50er Jahren geboren ist, kam man, wenn man wollte und wenn man das Glück hatte, auch irgendwann mit Jazz in Berührung, durchs Radio zum Beispiel. Meine Oma hatte mir ein Radio geschenkt, da war ich 6 Jahre alt. Und dann habe ich immer unter der Bettdecke, habe ich immer nachts Radio gehört, heimlich, weil ich fand das toll. BFBS hieß der Sender, ein englischer Sender, die haben durchweg Rock'n'Roll gespielt, aber meistens auch dann Blues und Jazz, Louis Armstrong, aber auch Elvis Presley. Und so kam ich ziemlich früh in Berührung mit dieser Musik. Die kam natürlich aus Amerika, wie vieles aus Amerika kam. Zum Beispiel auch der Straßenkreuzer, den einer unserer Nachbarn fuhr. Ich war noch nie in den USA. Ich weiß auch gar nicht, ich habe mich bis jetzt nie getraut. Früher wollte ich da gerne mal hin, so als ich 19 war, mit meiner Hammond-Orgel, wäre ich dann irgendwo vielleicht an einer Ecke gestanden, aber ohne Strom läuft die Orgel nicht. Und ich habe gehört, man braucht eine Green Card. Und um die zu bekommen, muss man irgendwie da auch irgendwie angemeldet sein und einen Wohnsitz haben und so. Und dann habe ich gedacht, dann kann ich da ja gar nicht hin. Da kann ich ja gar keine Musik machen. Das ist ja praktisch sozusagen verboten. Dann bleibe ich lieber hier und mache hier Musik. Und das ist mir eigentlich ganz, ganz gut bekommen. Ich spiele gerne Musik. Ich bin Musiker. Das ist vielleicht der Grund dafür. Die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im Niemandsland für die Wochen vom 1. bis zum 14. November 2021. Wenn Dummheit, Ignoranz, Wissenschaftsfeindlichkeit und hysterischer Identitätszirkus sich als politischer Aktivismus zusammenfinden, dann kommt sowas bei raus. Eine Professorin muss nach einem sogenannten Trans-Eklat abtreten. Die britische Professorin Kathleen Stock ist der Ansicht, dass Geschlecht biologisch begründet ist. Nun wurde sie zum Ziel transaktivistischen Furors. Mob meint als Wort eine aggressiv gestimmte Bande, die mit allen Mitteln einer Person das Leben zur Hölle macht. Eine solche Gruppe glaubt sich im moralischen Recht, weil die von ihnen Gehetzten es verdient hätten. Gewöhnlich wird dieses Wort mit Pöbel assoziiert, also mit unteren Ständen und seinen, so das Phantasma der gebildeten Kreise, rohen Charakterzügen. Und genau das ist ein Missverständnis, ein starkes Indiz für die Fähigkeit zum Mob akademischer Kreise ist der Fall der britischen Philosophin Kathleen Stock, die an der University of Sussex 16 Jahre lehrte und seit Jahren einem kollegialen wie studentischen Furor ausgesetzt ist. Nicht, weil sie eine schlechte akademische Lehrerin war, sondern weil sie in Blogbeiträgen sehr klar gegen den sogenannten woken Zeitgeist und stattdessen darüber schrieb, dass das Geschlecht, Frau und Mann, biologisch begründet sei und keineswegs Identität dem aktuellen Belieben anheimgestellt werden darf. Das heißt also, ich fühle mich heute Frau, morgen Mann, das ist alles subjektiv, was jemand ist. Diesen Blödsinn verbreitet man mit immer größerer Aggressivität gegen wissenschaftlich, ehrlich, aufrichtig denkende Menschen. Stock erntete dafür eine Fülle von üblen Nachreden im Unigehege bis hin zu einer Demonstration auf dem Campus gegen sie, als sei sie ein Nazi. Man brandmarkte sie, das Schlimmste, das in ihrem Milieu einem widerfahren kann, transphob zu sein. Eine internationale Unterschriftenliste, die ihre Ablösung forderte, darunter auch Leute aus dem deutschen Universitätsbetrieb, unterfütterte den global getunten Mob. Stock zog sich nun zurück. Sie hat physisch bedroht, sich und ihre Familie zu schützen. Der Fall, der auch ein grelles Licht auf das esoterische Verständnis von Humanbiologie, auf Teile der Geisteswissenschaft wirft, mag zum Minnetekel werden. Mit der Demission Stocks wird auch die Meinungs- und Forschungsfreiheit an den Universitäten und im gesellschaftlichen Leben überhaupt als krass bedroht erkannt werden. Hier nicht von rechts, sondern auch von einem Teil der Linken. Dass der Fall, wie behauptet wird, einer zwischen Progressiven und Konservativen sei, zwischen den Frischen und Alten, ist falsch. Wokistan gibt sich links und ist doch nur ein antifreiheitlicher Mob im Zustand der Selbsttrunkenheit. Im Netz wurde Stocks Resignieren als Sieg gefeiert für die queere Sache. Was für eine Groteske, was für eine verkehrte Welt. Ich verlas einen Artikel aus der Tageszeitung Die Taz vom heutigen Montag, dem 1. November 2021. Niemandsland. Thema Klimagipfel, COP26, die neue Norm verwalten. UN-Klimakonferenz in Glasgow, hohe Temperaturen, Extremwetterlagen, Versauerung und Erwärmung der Ozeane. Menschheit steht vor einer düsteren Zukunft. Im schottischen Glasgow hat am Sonntag die diesjährige UN-Klimakonferenz begonnen. Ein Weiter-so dürfe es nicht geben, schrieb zur Eröffnung Patricia Espinosa Cantiano, den Vertretern von 197 Staaten ins Stammbuch. Mexikos ehemalige Botschafterin in Deutschland ist seit 2016 Leiterin des Sekretariats der UN-Klimarahmenkonvention. Die Treibhausgase seien eine Investition in unsere eigene Auslöschung. Die Mexikanerin weiter: Entweder wir setzen auf eine schnelle und groß angelegte Reduzierung der Emissionen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, oder wir akzeptieren, dass die Menschheit einer düsteren Zukunft auf diesem Planeten entgegenblickt. Allzu weit entfernt sind wir davon nicht mehr. Im Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre lag die globale Temperatur bereits rund 1,1 Grad Celsius über dem Mittel der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das noch halbwegs als vorindustrielle Zeit gelten kann. Die Weltmeteorologieorganisation WMO, der Dachverband der nationalen Wetterdienste, mahnte zum Auftakt der Klimakonferenz, dass die zurückliegenden 7 Jahre die wärmsten waren, seit es Aufzeichnungen der Temperatur gibt. Die atmosphärische Konzentration der Treibhausgase erklimmt immer neue Rekordwerte und liegt inzwischen höher als je zuvor in den letzten mindestens 800.000 Jahren. Der Planet werde damit in klimatisch für die Menschheit bisher unbekanntes Territorium katapultiert. Seitdem diese vor rund 10.000 Jahren Landwirtschaft und Viehzucht begonnen hat, ist sie im besonderen Maße auf die stabilen Klimaverhältnisse angewiesen, die ihr die nacheiszeitliche Ära bisher bieten konnte. Doch damit ist es zunehmend vorbei. Zum Beispiel hat sich der Anstieg des Meeresspiegels seit 2013 weiter beschleunigt. Zwischen 1993 und 2002 stieg er 2,1 Millimeter pro Jahr. Seit 2013 beträgt der Anstieg bereits 4,4 Millimeter pro Jahr. Auch die Versauerung und die Erwärmung der Ozeane schreiten voran und gefährden die Fischerei und damit einen wichtigen Teil der Welternährung. Der Zustandsbericht der WMO zeige, dass sich der Planet vor unseren Augen verändere, so UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Die Wissenschaftler sind sehr klar, was die Fakten angeht. Nun müssten die Staatschefs genauso klar in ihren Handlungen sein, so Guterres, in einer Videobotschaft zur Eröffnung der Glasgower Klimakonferenz. Diese müsse zu einem Wendepunkt werden. WMO-Generalsekretär Petteri Talas erinnerte an die schwere Hitzewelle, die diesen Sommer Kanada mit Temperaturen von fast 50 Grad Celsius heimsuchte. Auch in vielen Teilen des Mittelmeerraumes habe es 2021 neue Rekordtemperaturen gegeben und oft sei die außerordentliche Hitze von zerstörerischen Feuern begleitet gewesen. Auf der anderen Seite hat es in diesem Jahr erneut in verschiedenen Regionen extreme Niederschläge gegeben, die hunderte Tote forderten und viele Milliarden an ökonomischen Schäden anrichteten. Hierzulande, von Deutschland ist die Rede, ist vielen noch das schreckliche Juli-Hochwasser am Nordrand der Eifel und im Rheinland in Erinnerung, das insbesondere im rheinland-pfälzischen Ahrtal 133 Todesopfer forderte und Milliardenschäden anrichtete. Auch Regionen in Japan, China, Südafrika, Norditalien und erst vergangene Woche auf Sizilien und im US-Bundesstaat Kalifornien waren von überdurchschnittlich starken Niederschlägen und verheerenden Überschwemmungen betroffen. Sizilien wurde von einem sogenannten Medicane, einem Hurricane-ähnlichen Wirbelsturm, getroffen. Bisher waren derartige Stürme ein eher seltenes Phänomen, aber im Rahmen der Klimaveränderungen wird es vermutlich aufgrund des sich erwärmenden Mittelmeeres häufiger auftreten. Gleichzeitig nimmt der Eisverlust der Gebirgsgletscher und der großen Eismassen in der Antarktis und auf Grönland weiter zu. Dort hat die Forschungsstation auf dem höchsten Punkt des Eisschildes im August zum dritten Mal in 9 Jahren Temperaturen über 0 Grad Celsius registriert. Am 14. August fiel entsprechend Regen statt Schnee, was dort in über 3 Kilometer Höhe nie zuvor beobachtet worden war. Extremereignisse sind die neue Norm, so WMO-Chef Thalers. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Eine Meldung aus Mexiko. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie haben die Mexikaner wieder den Tag der Toten mit einem großen Umzug in Mexiko stattfeiern können. Riesige Skelette, farbenfrohe Kostüme und Tänzer sowie tausende Zuschauer waren in den Straßen der mexikanischen Hauptstadt am Sonntag Ortszeit zu sehen. Die Behörden hatten den Umzug dem Gesundheitspersonal und den Corona-Opfern gewidmet. In Ciudad Juárez stellten Aktivistinnen einen Altar zum Gedenken für die Opfer von Femiziden auf. Auf diesem stand die Forderung Ni una menos, nicht eine weniger. Eine Meldung aus Rom. Am Rande des G20-Gipfels in Rom sollen Einsatzkräfte zum Schutz des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro nach Medienberichten gewaltsam gegen Journalisten vorgegangen sein. Beispielsweise sei ein brasilianischer Fernsehreporter in den Bauch geschlagen und gestoßen worden, berichtete die Zeitung O Globo am Sonntagabend Ortszeit. Zuvor habe der Reporter den Präsidenten während eines Spaziergangs durch die italienische Hauptstadt gefragt, warum er bei Veranstaltungen mit anderen Staats- und Regierungschefs gefehlt habe. Auch Journalisten anderer Medien beklagten sich brasilianischen Berichten zufolge über Zwischenfälle. Einem sei das Mobiltelefon abgenommen worden. Eine Nachricht aus Teheran. Es geht um den Atomstreit. Der Iran hat die jüngste Kritik westlicher Staaten an seinem Atomprogramm zurückgewiesen. Die Produktion von Uranmetall und hochgradig angereichertem Uran dient friedlichen und zivilen Zwecken, erklärte der iranische Außenamtssprecher Saeed Chatistaba am Montag. Die Positionen westlicher Staaten seien unvereinbar mit der Realität. Am Rande des G20-Gipfels in Rom am Wochenende hatten 4 Staaten den Iran im Atomstreit kritisiert. So habe Teheran sein Tempo bezüglich provokativer nuklearer Maßnahmen erhöht, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der BRD, Frankreichs, Großbritanniens und der USA. Eine Nachricht zum Thema Aufarbeitung des Kolonialismus und der Kolonialgeschichte Europas. Sachsen-Anhalt gibt Kulturgüter an Mexiko und Guatemala zurück. Magdeburg. Das Bundesland Sachsen-Anhalt gibt am kommenden Freitag Kulturgüter an Guatemala und Mexiko zurück. Die insgesamt 13 Figuren, Teller, Vasen und Teilstücke waren nach einem Hinweis des vormaligen Besitzers auf einem Grundstück in Klötze in der Altmark entdeckt worden, wie die Staatskanzlei am Montag in Magdeburg mitteilte. Sie stammten aus der Zeit um 250 bis 850 unserer Zeitrechnung und seien wahrscheinlich von Raubgräbern verkauft worden. Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU werde die Kulturgüter am Freitagmittag in der Landesvertretung Sachsen-Anhalts in Berlin an die Botschafter Guatemalas und Mexikos übergeben. Thema Flüchtlingspolitik. Bislang gibt es 1600 Visa für geflüchtete Afghanen. Berlin. Deutsche Botschaften haben in den Nachbarländern Afghanistan bisher etwa 1600 Visa für eine Weiterreise geflüchteter Afghanen in die Bundesrepublik ausgestellt. Dieser Weg einer Ausreise auf dem Landweg sei bisher von rund 1200 Afghanen genutzt worden. Das sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Davon hätten 1100 die Möglichkeit eines organisierten Weiterflugs aus der pakistanischen Hauptstadt Islamabad nach Deutschland genutzt. In den Botschaften würden Visa auf Grundlage einer vom Bundesinnenministerium erteilten Aufnahmezusage sehr schnell erteilt, sagte der Sprecher. Thema Respektlosigkeit deutscher Polizei. Berlin. Das Holocaust-Mahnmal in Berlin ist von Polizisten für das Liegestütztraining missbraucht worden. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik entschuldigte sich und verurteilte die Aktion vom Pfingstwochenende, über die das Boulevardblatt BZ am Montag berichtete. Die Polizisten waren wegen Demonstrationen im Regierungsviertel im Einsatz. Ein Foto zeigt uniformierte Polizisten, die an den Steinblöcken des Mahnmals Liegestütze machen. Dabei sollen sie sich gegenseitig mit Handys gefilmt haben. Das Mahnmal, das 2005 eingeweiht worden war, besteht aus rund 2700 verschieden großen, dunkelgrauen Betonblöcken. Ein Menschenrechtstribunal hat stattgefunden. Es ging um den Völkermord und schwere Menschenrechtsverletzungen. Renommiert besetztes Tribunal in New York verurteilte die US-Regierung in allen Anklagepunkten. Worum geht's? Es gibt, wie gesagt, eine Jury des Tribunals. Die Vorsitzende ist Frau Magdalene Moonsamief aus Südafrika. Sie ist ehemalige Abgeordnete des ANC, des African National Congress. Die USA sind wegen Völkermordes und Menschenrechtsverletzungen verurteilt worden. Recht gesprochen hat ein seit 2018 vorbereitetes Tribunal des Volkes, das unter dem Motto »In the Spirit of Mandela« entstand. Vom südafrikanischen Freiheitskämpfer Nelson Mandela stammt der Ausspruch, man kenne eine Nation erst dann richtig, wenn man in ihren Gefängnissen gesessen hat. Eine Nation sei nicht danach zu beurteilen, wie sie ihre höchsten Bürger behandelt, sondern ihre niedrigsten. Von diesem Denkansatz ausgehend tagte das Internationale Tribunal über Menschenrechtsverletzungen an schwarzen, hispanischen und indigenen Völker vom 22. bis 25. Oktober im New Yorker Malcolm X and Dr. Betty's Shabazz Center. Am Montag vergangener Woche verkündete die von ihrer Vorsitzenden Magdalena Moonsami repräsentierte Jury ihr Urteil. Schuldig in allen Anklagepunkten. Im Wechsel trugen die Mitglieder des international besetzten Juristengremiums die vorläufige Kurzfassung des Urteils vor. Sie erklärten, nach der zweitägigen Anhörung von mehr als 30 Zeugen und der Vorlage hunderter Dokumente seien sie einstimmig zu dem Urteil gekommen, dass die US-Regierung und ihre Untergliederungen des Völkermordes und der schweren Menschenrechtsverletzungen schuldig sind. Im Einzelnen verurteilte die Jury Washington wegen rassistischer Polizeigewalt. Staatsbeamte dürften ungestraft schwarze, hispanische und indigene Menschen ermorden. Mit der Praxis der Masseninhaftierungen gegen eben diese Bevölkerungsgruppen existiere faktisch eine School-to-Prison-Pipeline, in dem Jugendliche mit der Kriegswaffe verschärfter Strafgesetze kriminalisiert und zu langen Haftstrafen verurteilt würden, um sie anschließend in Gefängnisfabriken zu unbezahlter Arbeit zu zwingen. Das werde mit dem 13. Zusatzartikel der US-Verfassung gerechtfertigt, der zwar ursprünglich die Abschaffung der Sklaverei versprach, Zwangsarbeit für Strafgefangene jedoch ausdrücklich erlaube. Politische Gefangene existierten in den USA wegen der Kriminalisierung legitimer politischer Kämpfe. Zeugen hätten ausgesagt, dass gegen diese Häftlinge nachweislich jahrzehntelange Isolationshaft als Foltermethode eingesetzt werde. Diese Vorwürfe wiesen die Vereinigten Staaten stets zurück, wie sie überhaupt die Existenz politischer Gefangener leugneten. Planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah, blah, blah, blah. Zum Anklagepunkt Umweltrassismus erklärte die Jury, es stehe ohne jeden Zweifel fest, dass die Klimakrise in den USA unverhältnismäßig stark die schwarze, hispanische und indigene Bevölkerung treffe. Die vorsätzliche und kaltblütige Vergiftung von Land, Wasser und Luft aus Gründen der Profitmaximierung bedrohe als eine Form von Umweltgewalt allgemein das Überleben des Planeten, wirke sich jedoch durchgängig katastrophal auf das Leben dieser Bevölkerungsteile aus. Die Umweltgewalt sei der Ausdruck einer höheren Wertschätzung von Profiten gegenüber Menschenleben, so die Jury. Nicht weniger dramatisch seien die tiefgreifende Ungleichheit im öffentlichen Gesundheitswesen und der strukturelle Rassismus, die diese Bevölkerungsgruppen von jeglicher Illusion des Menschenrechts auf ein gesundes Leben ausschlössen. Deutlich geworden sei das an der inkompetenten Reaktion der US-Regierung auf die Krise der Covid-19-Pandemie. Die Opfer dieser Politik würden nicht nur vernachlässigt, sondern sogar kriminalisiert, wenn sie der toxische Stress ihrer Lebenssituation psychisch krank mache. In diesem lebensfeindlichen System würden in Armut lebende Menschen schon allein aufgrund der Profitorientierung des US-Gesundheitswesens als entbehrlich gelten. Nach Abwägung aller Beweismittel und Aussagen befindet die Jury, die USA und ihre Untergliederungen aus den genannten Gründen in allen 5 Anklagepunkten für schuldig und sehr ausreichend Gründe dafür, dass Akte des Völkermords begangen wurden. Als hätte es noch eines konkreten Beweises bedurft, wurde die Pressekonferenz an dieser Stelle unterbrochen, um die Eilmeldung bekannt zu geben, dass der politische Gefangene und Ex-Mitglied der Black Panther Russell Maroon Schwartz, 78 Jahre alt, nach 49 Jahren Haft, 22 davon in Isolation, aus humanitären Gründen entlassen werden soll. Zu spät, wie so oft in vergleichbaren Fällen, denn Schwartz befindet sich im Endstadium einer Krebserkrankung, die hinter Gittern nicht behandelt wurde. Jubel wollte deshalb unter den Anwesenden nicht aufkommen. Jurymitglied Wilma Reberon Collazo nahm den Faden wieder auf und erklärte, in etwa 4 Wochen werde die umfangreiche Endfassung des schriftlich fixierten, detaillierten Urteils veröffentlicht. Sie werde die wesentlichen Zeugenaussagen und Zitate aus den Dokumenten enthalten. Außerdem unsere Empfehlung für Wiedergutmachung, Reparationen und weitere künftige Maßnahmen. Tribunal und Urteil belegten, so die Juristin, warum es notwendig war, dass Teile der US-Bevölkerung ihre eigene Regierung anklagen. Sie fordere vor allem die Betroffenen auf, das Urteil zu verbreiten und sich mit anderen zusammenzuschließen, um die notwendigen Veränderungen zu erreichen. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Und eine letzte Meldung, wie natürlich auch die anderen, aus der Welt des Abzocker- und Raubtierkapitalismus. Die Industrie umging Milliardenzahlungen. Hamburg. Industriekonzerne in Deutschland sollen nach einem Bericht des Spiegel jahrelang die EEG-Umlage zur Ökostromförderung umgangen und so Milliarden nicht an den Staat abgeführt haben. Leidtragende seien die übrigen Stromkunden, die entsprechend höhere Beiträge hätten zahlen müssen. Beteiligt sind gut 2 Dutzend namhafte Unternehmen, Energieversorger und Stadtwerke B. Nach Schätzungen gehe es um 8 bis 10 Milliarden Euro. Es werde derzeit in mehreren Gerichtsverfahren geklärt, ob die Praxis rechtswidrig gewesen sei. Ein Fall betrifft den Bayer-Konzern und dessen frühere Tochter Currenta. is Democracy Now! I'm Amy Goodman. We end today's show looking at the climate emergency. Thousands of climate activists marched Saturday through Milan, Italy, as leaders from around the world met for the pre-COP26 summit during a year that's seen record-breaking heat waves, floods, and fires. Climate activists also spoke last week at the UN-sponsored Youth for Climate Conference in Milan. This is Ugandan activist Vanessa Nakate. Hello, Berlin! Deutschland ist weltweit der viertgrößte CO2-Emittent. Mit 80 Millionen Menschen ist das schon eine Leistung. Damit ist Deutschland einer der größten Klimaschurken. In der Corona-Krise habe sich gezeigt, dass das Klima nicht als Krise behandelt werde, sagt Thunberg. Deswegen bleiben die Menschen hier vor dem Reichstag skeptisch und wollen nach der Wahl weiter auf die Straße gehen. Und eine der Organisatorinnen ist die Berlinerin Carla Remzma. Meine Kollegin Anja Koch hat sie bei der Veranstaltung heute getroffen und mit ihr darüber gesprochen, wo sie noch Bedarf sieht bei den Parteien in Sachen Klimaschutz. Carla Remzma, Sie gehören zu den Mitorganisatoren dieser Demo. Warum haben Sie das Gefühl, dass man so eine Demo braucht? Wir haben in den vergangenen Jahren erlebt, dass viele, viele Leute über Klimaschutz sprechen, besonders Politikerinnen und Politiker. Und gleichzeitig wird die Krise nicht wie eine Krise behandelt. Wir erleben, wie trotz der massiven Zerstörung, die die Klimakrise schon jetzt anrichtet, die Politikerinnen und Politiker sich weiter für neue Kohlekraftwerke, Autobahnen und andere Formen der Klimazerstörung entscheiden. Deswegen brauchen wir diese Proteste auf den Straßen. Die Klimakrise war in diesem Wahlkampf so präsent wie nie zuvor in Deutschland. Alle Parteien, fast alle Parteien, die im Bundestag vertreten sind, haben Programme zum Klimaschutz vorgelegt. Da müssen Sie doch eigentlich zufrieden sein. Wir haben einen Wahlkampf voller Lügen erlebt, in dem sich alle Parteien zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze bekennen, gleichzeitig keine Partei ein Programm hat, was konform ist mit der Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze. Hier kommen alle Parteien zu kurz. Dementsprechend braucht es diese Proteste vor der Wahl, um zu zeigen, die breite Gesellschaft steht hinter Klimaschutz, aber genauso auch nach der Wahl, denn natürlich setzt die Regierung die Rahmenbedingungen, aber keine wird von sich aus eine 1,5-Grad-konforme, klimagerechte Politik machen. In den Umfragen ist es so, dass viele Deutsche regelmäßig angeben, dass sie finden, dass was getan werden muss gegen die Klimakrise. Aber wenn es dann darum geht, wie man sich vielleicht selber einschränken muss, dann sind viele nicht so überzeugt davon. Was tun Sie, um die Leute vielleicht zu überzeugen? Wenn wir über das Klima sprechen, wird sehr, sehr viel über individuelles Verhalten gesprochen. Doch wenn wir uns wirklich die harten Fakten angucken, dann sind es 100 Unternehmen, die für 71% der Treibhausgase verantwortlich sind. Insbesondere in Anbetracht der Dringlichkeit, wie schnell jetzt die Emissionen sinken müssen, brauchen wir vor allen Dingen politische Weichenstellungen. Das heißt, einen schnelleren Kohleausstieg, den Ausbau von erneuerbaren Energien und den Stopp fossiler Subventionen, womit Steuergeldern weiter die Klimazerstörung finanziert wird. Vielen Dank. zweimal, sagst du, als du gehst und fragst dich, wie du die nächsten 15 Stunden überstehst. Auf der Straße siehst du Dinge, die du alle nicht besitzt. Diamanten, Silberringe, die du mit Füßen trittst. Auf der Straße Die Gruppe Tokotronik, ein Lied Jugend ohne Gott von ihrem neuen Album Nie wieder Krieg. Niemandsland 91.4 FM in Barcelona, Contrabanda. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im Niemandsland für die Wochen vom Montag, dem 1. bis Montag, dem 15. November 2021. Beginnen wir mit der Wohnhölle Barcelona. Die Regierung sieht vor, die Hauptmaßnahmen des sogenannten sozialen Schutzschirms Escudo Social zu erweitern, dessen Wirkung offiziell am 31. Oktober abläuft. Es geht vor allem darum, das Verbot von Zwangsräumungen sozial schwacher Familien und das Verbot, solchen Familien Strom und Wasser abzudrehen, aufrechtzuerhalten. Der Schutzschirm soll noch bis zum 28. Februar des kommenden Jahres aufrechterhalten bleiben. Die Maßnahme geht einher mit der voraussichtlichen Verabschiedung der Gesetzesvorlage zum Wohnrecht, von der schon einige wichtige Punkte bekannt sind. Zum Beispiel, als große Wohneigentümer werden Besitzer definiert, die 10 oder mehr Wohnungen besitzen. 30% Reservewohnraum für Sozialwohnungen bei Bauprojekten, das ist das sogenannte VPO, Vivienda de Protección Oficial, sind vorgesehen. 150% zusätzliche Immobiliensteuer für leerstehenden Wohnraum. Mietpreisbremsen für Wohnungsmarktspannungszonen, das heißt Stadtviertel, die unter dem Druck der Wohnraumspekulanten stehen, sind vorgesehen. PSOE und Podemos kamen vergangene Woche zu einer Vereinbarung über alle diese Punkte. Thema Ärztehölle Barcelona. Albert Soler schreibt am Sonntag, dem 23. Oktober, in einer Meinungskolumne in El Periódico de Catalunya einen beißenden Kommentar zum Thema Sprachen und katalanische Ärzte. Wir wollen katalanische Ärzte, volem metges catalans. Er erzählt dort, wie die Schriftstellerin Anna Punzola sich entsetzt geäußert hat, dass ihre Tochter, die 40 Grad Fieber hatte, im Krankenhaus vom diensthabenden Arzt auf Spanisch angesprochen wurde, statt auf Katalanisch. Der Mann, obwohl er Katalanisch perfekt verstehe, hat es vorgezogen, in der spanischen Landessprache mit der Patientin zu kommunizieren. Auf böse Weise kommentiert Herr Soler den Vorfall und fragt ironisch, wie man dem katalanischen Kind zumuten könne, 33 auf Spanisch hören zu müssen, anstatt 33 auf Katalanisch. Der Grund dafür, dass so viele südamerikanische Ärzte in Kataloniens Krankenhäusern angestellt seien, so Soler weiter, liege einzig und allein darin, dass die katalanischen Landesregierungen im Laufe der vergangenen Jahre und Jahrzehnte die Kürzungen bei Personal und Gehältern im katalanischen Gesundheitswesen derart drastisch durchgeführt haben, einhergehend mit der Privatisierung, dass die katalanischen Ärzte es vorgezogen haben und noch vorziehen auszuwandern. In Länder, wo man sie besser bezahlt und besser wertschätzt. Ein Umfrageergebnis, durchgeführt wie immer von der Cadena SER, der Radiokette und El Periódico de Catalunya. Die Frage lautete: Glauben Sie, dass eine Trennung von Institutionen und politischen Parteien möglich ist? No, nein, 81%. Sie, ja, 19%. Alles in Händen der Parteien. Der aktuelle Covid-Frontbericht für Katalonien und Barcelona. Stand ist hier der 23. Oktober 2021. 1 Million Katalanen haben bisher die Covid-19-Krankheit durchgemacht. Dies geht aus einer Statistik des katalanischen Gesundheitsamtes Conselleria de Salut auf der Homepage dadescovid.cat hervor. Im Einzelnen: 13% der Bevölkerung Kataloniens haben die Viruserkrankung bereits durchgemacht, seit Beginn der Pandemie vor 1,5 Jahren. 1 Million, konkret 999.807 Personen, wurde das Covid-19 bisher durch einen Virentest diagnostiziert. Darin sind allerdings nicht die Erkrankungen der ersten Covid-Welle mit einbezogen, denn damals gab es noch keine Tests. Im Augenblick sind in Katalonien 83% aller Menschen über 12 Jahre geimpft. Für Katalonien die aktuellen Zahlen, Stand Samstag, der 23. Oktober. 269 Personen sind aktuell an Covid erkrankt. Patienten, die sich in den letzten 24 Stunden angesteckt haben, 1212. In Katalonien 132. Tote seit Beginn der Pandemie in Gesamtspanien 87.133. In Katalonien 23.987 Personen. Eine Umfrage zum Thema Impfen, Impfhölle. Falls die Gesundheitsbehörden eine zusätzliche Impfdosis empfehlen würden, werden Sie eine solche wahrnehmen? Sie, ja, 89%. No, nein, 11%. Die Quelle für diese Umfrage ist das Estudio Cosmo, Spain, Instituto de Salud, Carlos Tres. Für alle, die nur einmal mit der Janssen-Dosis geimpft werden, soll jetzt eine zweite Dosis vorbereitet werden. Thema Freunde und Helfer. 2000 Polizisten und Polizistinnen, Mossos, Guardia Urbana und auch private Wachschutzleute demonstrierten am Samstag, dem 23. Oktober, am Nachmittag im Zentrum von Barcelona aus Protest gegen die zahllosen Angriffe gegen die Polizei, wie sie in den vergangenen Monaten während der sogenannten Botellones, der Sauforgien, nachts auf den Straßen begangen wurden. Die Demonstranten, so gut wie alle in Zivil, forderten Schluss mit den Aggressionen und Unterstützung durch die Institutionen, das heißt die Landesregierung Kataloniens. Es müsse Schluss mit der politischen Instrumentalisierung der Polizei durch die Parteien sein. Einzelne Angehörige von PP und Ciudadanos mischten sich unter die Demonstranten, obwohl die Demoleitung betont hatte, dass ihr Protest sich gegen alle Parteien richte. Die Demo ging vom Parlament bis zur Plaza Sant Jaume. Es wurde ein großes Transparent mitgeführt, auf dem zu lesen war: Por la seguridad pública, für die öffentliche Sicherheit. Die Demonstranten haben während ihres Marsches nicht eine einzige Parole skandiert. Jedoch auf der Plaza Sant Jaume vor dem Palau de la Generalitat, dem Regierungssitz der katalanischen Landesregierung, ein paar lautstarke Knallfrösche gezündet. Falls es Zweifel geben sollte, gegen wen sich der Protest in erster Linie gerichtet hat. Barcelona Kinokultur. Der deutsche Filmemacher und Regisseur Werner Herzog befand sich am Donnerstag, dem 21. Oktober in Barcelona, wo er in der Filmoteca seinen jüngsten Film Nómada, Tras los Pasos de Bruce Chatwin von 2019 vorgestellt hat. Ein Film, der mir sehr am Herzen liegt, sagte Herzog. In dem Film wird Leben und auch Sterben des Schriftstellers Chatwin geschildert. Chatwin, ein enger Freund Herzogs, starb im Alter von 48 Jahren vor 30 Jahren an AIDS. Danach reiste Herzog weiter zu einem Kino-Workshop auf Lanzarote. Ökostrom City Barcelona. Das Rathaus der Stadt hat eine erste Investition von 12,5 Millionen Euro vorgenommen, um Solarzellen, Placas Solares, auf große Industriegebäude zu installieren. Die Solaraufbauten sind gratis. Erste Gebäude sind Mercabarna, die Cocheras, Bushallen von TMB und einige Gebäude der Zona Franca. Es ist eine gemischte öffentlich-private Initiative, die MES Barcelona heißt, MES Barcelona. 83 Megawatt ist das Fernziel der Investition. Es wird auch mit Universitäten, Sporthallen und Kulturzentren verhandelt, um die Solarstromzellen auf den Dächern der Gebäude dieser Institutionen zu installieren. Ein Problem haben die Konsumenten von Cannabis in den sogenannten Clubes Cannabicos der Stadt. Denn das Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, das TSJC, der oberste Gerichtshof, hat es dem Rathaus untersagt, die Regulierung und Kontrolle der Cannabisclubs der Stadt durchzuführen. Diese Art von Regulierung falle nicht unter die Befugnisse eines Rathauses, so das Urteil. Praktisch bedeutet das, dass es keinerlei Kontrolle im Moment für das Geschäftsmodell mehr gibt. Das heißt, wer da wem, was und wie viel, wovon verkauft, unterliegt mittlerweile keinerlei Regelung. Geht man nun davon aus, dass neben Haschisch und Marihuana in den Clubs natürlich auch harte Drogen über und unter der Theke verkauft werden, dann kann man sich ausrechnen, wann bald holländische Verhältnisse in der Stadt herrschen werden. Barcelona, bald Narkostadt wie Amsterdam, muss man sich fragen. ERC, Podemos und Mas País haben im spanischen Parlament einen Gesetzesvorschlag zur Regulierung des Cannabiskonsums eingebracht. Einen Cannabisclub in Barcelona zu eröffnen, ist im Moment eine Kleinigkeit. Es reicht, sich einfach als Privatclub registrieren zu lassen. Eric Asensio, der Sekretär der Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Cataluña, die CATFAC, erklärte in einem Interview, dass die Regellosigkeit es nun jedem ermögliche, ohne Garantien, einen Cannabis-Club aufzumachen. Die Benutzer und besonders die ausländischen Konsumenten haben keine Garantie, dass die Produkte, die sie da konsumieren, überhaupt sauber sind. Eine Warnung, es gibt Nepper und Bauernfänger in Barcelona. Die katalanische autonome Polizei warnt vor einer Betrugsmasche, die per Post den Leuten ins Haus kommt. Sie richtet sich an Rentner besonders und täuscht vor, vom Rentenamt bzw. von der Seguridad Social zu kommen. Dort heißt es, man bekäme eine Rentenerhöhung überwiesen, doch solle man vorher die persönlichen Daten herausgeben. Also Betrug, Vorsicht, Rentnerinnen und Rentner. FC Barça-Krise. Nach der Niederlage im Hinspiel des Clásico der spanischen Liga zwischen dem FC Barcelona gegen Erzfeind Real Madrid kam es am Samstagabend vor dem Camp Nou zu Attacken von wütenden Barça-Hooligans und solchen, die vorgeben es zu sein, auf das Auto von Trainer, der ist mittlerweile weg, Ronald Koeman. TV3 zeigte die Szenen in den Spätnachrichten. Man hörte Rufe wie «Hijo de puta fuera!». Die Hooligans hatten auffällig große Ähnlichkeit mit den Plünderern und Randalierern bei den Botellones der letzten Zeit, was kurios ist. Die Stadt und der Dreck. Wie schon berichtet, präsentierte das Rathaus zum Monatsbeginn einen sogenannten Plan Integral für die Reinigung und Instandhaltung der urbanistischen Einrichtungen, Straßen und Plätze, der bis 2022 in Gang gesetzt werden soll. Cuidem Barcelona, kümmern wir uns um Barcelona oder pflegen wir Barcelona, heißt der Aktionsplan und er soll zusätzlich zur bestehenden Stadtreinigung neue Reinigungsaktionen durchführen. Hierfür hat das Rathaus von Ada Colau eine Kommission ins Leben gerufen, das Komitee zur Koordinierung der Instandhaltung, so nennt sich das Ding. Dieses Komitee soll die Gegebenheiten und Bedürfnisse jeder Zone oder Gegend der Stadt spezifisch erfassen und die Reinigung danach planen. Also, Personenaufkommen, Passantenaufkommen, kommerzielle Aktivitäten, Freizeit und Kultur und so weiter. Der öffentliche Raum soll nach kritischen Punkten wie Straßenfeste oder Botellones klassifiziert werden. 70 Millionen Euro sind hier vorgesehen. In zwei Phasen soll der Plan realisiert werden. Erste Phase: Basisstadtreinigung, Instandhaltung, Plagenbekämpfung, Ratten, Schaben und so weiter. So sagt Herr Carles Vázquez, der ist Direktor des städtischen Stadtreinigungsamtes. Niemandsland. Contrabanda FM. Fegen, Reinigen der Müllcontainer, Beseitigung von Sprühkrickeleien, Graffitis genannt, Instandhaltung des urbanen Mobiliars, Beseitigung von abgestelltem Sperrmüll. Hierfür ist eine Aufstockung des Personals der Stadtreinigung vorgesehen. Über 100 Personen. Die Stadt verfügt im Moment über 4.282 Angestellte. Dann gibt es 1.550 Fahrzeuge, Müllautos und so weiter, 300 Karren, 25.000 Papierkörbe in den Straßen. Im März 2022 sollen 400 neue Reinigungskräfte eingestellt werden. Mit 300 Millionen, das sind 10% Euro des Haushalts, bedeutet der Vertrag mit der Reinigungsgesellschaft der wichtigste Vertrag zwischen Rathaus und einer privaten Firma überhaupt. Noch eine Umfrage, wieder Cadena Ser und El Periódico de Catalunya. Befürworten Sie eine Legalisierung von Marihuana? Sie ja, 66%, no nein, 34%. Saublöder Algorithmus. Das wunderschöne Plakat der diesjährigen Merche-Feste der Künstlerin Malika Fabre, das wochenlang die Straßen und Plätze Barcelonas geziert hatte, wurde von der künstlichen Intelligenzabteilung und deren Zensuralgorithmus als eindeutig sexuell und obszön eingestuft. Die Rede ist hier von Instagram. Das Kunstintelligenzgehirn von Instagram und Twitter hat, so die Meinung eines Experten, die Farbe Grün, den Grundton des Plakats, als sexuell erkannt. Warum auch immer, ist hier nicht klar. Wie gesagt, ein saublöder Algorithmus und saudumme Programmierer natürlich. Alle gegen Ada Colau. Die neoliberalen Separatisten von Puigdemonts JunxPerCat haben einen zivilen Ableger gegründet und organisieren darüber, über diesen Ableger, Anti-Ada Colau-Proteste. Barcelona ist imparable. Barcelona ist nicht zu stoppen, haben sie diese Tarnorganisation genannt. Man wolle, so ein Sprecher der Organisation, gegen die traurige und graue Epoche in der Stadt protestieren. Am 22. Oktober fand eine Kundgebung dieser Leute auf der Plaza Sant Jaume gegen das Rathaus und natürlich persönlich gegen Ada Colau statt. Eine Meldung aus der Abteilung Bürgersorgen. Als Problem Nummer 1 auf der Skala der Angstthemen und Sorgen der Barcelonesen steht erneut die Unsicherheit. Inseguridad in der Stadt. Darunter fällt so gut wie alles, was den Bürgern Angst macht. Straßenraub, Diebstahl, Bedrohungen auf offener Straße, Massenbesäufnisse in den Wohnbezirken und so weiter und so weiter. 17,7% der Befragten betrachten dies als das größte Problem. Danach kommen Wohnraumsorgen 7,4%, Arbeitslosigkeit und prekäre Löhne 7,3%. Immer in dem Ranking. Fehlende Sauberkeit bzw. Schmutz besorgen 6,9% der Befragten. Das Thema Umwelt, schmutzige Luft und so weiter 5,2% und das Thema Verkehr als Problem 4,7%. Insgesamt jedoch sind 63% der befragten Barcelonesen der Meinung, dass Barcelona sich insgesamt verbessert habe, was 9 Punkte mehr sind als zum Beispiel noch 2020. Diese Zahlen gehen aus einer Umfrage hervor, die das Rathaus zu Beginn des Sommers durchgeführt hat. 6.000 Personen haben daran teilgenommen. Von allen städtischen Dienstleistungen sind die Bibliotheken und die Feuerwehr diejenigen mit den höchsten Bewertungsnoten, nämlich 8,2 und 7,8. Musik. Thema Museumsstreit. Das Museum Ermitage Barcelona will das Rathaus von Barcelona vor ein Gericht bringen, um es zu verklagen. Die Stadt verweigert dem Museum, einen Ableger auf städtischem Boden am Meer zu errichten. Das Gebäude soll nahe am Hafen gebaut werden und Anziehungspunkt für noch mehr Touristen sein. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4. Casamet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Eine Meldung aus dem katalanischen Labyrinth. Laut eines Gesetzes und einer Parlamentsregelung wird ein Abgeordneter, sobald die Staatsanwaltschaft gegen ihn oder sie wegen Korruption ermittelt, vorsorglich von seiner Funktion im Parlament suspendiert. Frau Laura Borràs, die unter Korruptionsverdacht stehende Rechtskatalanistin von Junts per Cat, hat versucht, über die Independentista-Mehrheit im katalanischen Parlament eine Gesetzesänderung zu ihren Gunsten durchzubringen, die diese Suspendierungsregelung annullieren soll. Hört, hört. Es wäre also ein Laura Borràs-Gesetz gebastelt worden. Die juristischen Sachverständigen im Parlament haben schon seit Wochen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen wegen solcherlei dreister Manipulationsversuche des Rechts bzw. des Parlamentsrechts. Nun haben selbst die Independentista-Freunde von Borràs, Kup und Erk hier an erster Stelle, Abstand von dem Vorhaben genommen. Die Sache wäre doch allzu heikel und ein gefährlicher Präzedenzfall für die Korruptionsbekämpfung. Das heißt, hätte Laura Borràs dieses Gesetz durchgesetzt, dann wäre das eine Schwächung des Kampfes gegen die Korruption in der Politik gewesen. Borràs hatte als Verantwortliche für Kultur großzügige Subventionsgeschenke gestückelt und an befreundete Personen verteilt und muss sich nun vor dem obersten Tribunal, dem obersten katalanischen Gerichtshof, Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, für diese Vorgänge rechtfertigen. Barcelona und das Verbrechen. Barcelona Crime City. Eine Einheit der Guardia Urbana Polizei hat am Donnerstag einen 27-jährigen Mann verhaftet, dem 7 Brandstiftungen im Bezirk San Andreu zur Last gelegt werden. Am gleichen Tag haben die Mossos d'Esquadra eine Frau aus einer Wohnung im Bezirk San Martí befreit, die von ihrem Ex-Lebensgefährten gegen ihren Willen in der Wohnung eingesperrt worden war. Die Polizei hatte einen Hilferuf auf der Leitung Atempro bekommen. Der Täter ist ein bereits früher verurteilter Frauenmisshandler und wird jetzt wegen Misshandlung und Verstoß gegen das Annäherungsverbot angeklagt. Und fast schon zum Schluss dieses Barcelona-Katastrophenblocks noch eine Nachricht zum Thema Umfrage. SER und El Periódico de Catalunya haben am 29. Oktober eine große Anzahl von Hörern und Lesern gefragt. Denken Sie, der Austausch von Koeman durch Xavi Hernández ist gut? Sí, ja, 56%. No, nein, 44%. Eine, ja, doch deutliche Mehrheit ist der Meinung, dass man Koeman entlassen sollte und Xavi Hernández der bessere Trainer sein wird. Barcelona wird zur Weltstadt des neuen Rechengehirns. Barcelona wird Sitz des ersten Quantencomputers Südeuropas sein. Das Rechengehirn wird im BSC, im Barcelona Supercomputing Center, untergebracht. 22 Millionen Euro hat die spanische Regierung für das Projekt vorgesehen und beschlossen. Es handelt sich hier um eine strategische Initiative im europäischen Rahmen. Europa will unbedingt bei der Entwicklung von sogenannten Supercomputern in Konkurrenz zu China und den USA mithalten. 25 Universitäten und 14 autonome Regionen sind an dem Projekt BSC beteiligt. Ziel ist es, ein Ökosystem aus Quantencomputern in Spanien zu etablieren. Eine Technologie, die noch in ihren Anfängen steckt und von der man sich große Leistungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz verspricht. Aber auch in der Quantenchemie, in der Finanzwirtschaft, in der Kryptographie, in der Cybersicherheit oder Logistik wird es Fortschritte geben durch diese Computer. Der bereits existierende Supercomputer Mare Nostrum soll hierbei ergänzt, aber nicht ersetzt werden, so der Direktor von BSC, Herr Josep Maria Martorell. TV3, Medien in Barcelona. TV3, Propagandasender. Das Gehalt von Frau Pilar Rahola, die ist eine scharfzüngige Fernseh-Talkshow-Aktivistin des katalanischen Separatismus. Sie ist auch Buchautorin und sogenannte Tertulianer, also im öffentlichen katalanischen Fernsehsender TV3. Ihr Gehalt bleibt vorerst Geheimnis des Senders. Die Abgeordnete Beatriz Silva, die ist Sprecherin der Partei PSC, der katalanischen sozialistischen Partei, in der Parlamentarischen Kontrollkommission der audiovisuellen Medien Kataloniens, forderte am Freitag die Offenlegung der Gehälter, die der öffentliche Sender TV3 seinen Talkshow-Teilnehmern und Teilnehmerinnen für Sendungen wie FAQS zahlt. Die Programmleiterin ist der Meinung, das Gehalt sei Privatsache und könne Geheimnis bleiben, weil TV3 die Talkshow-Leute über eine private Firma anheuere und diese private Firma habe keine Rechenschaft abzulegen. Frau Silva betonte hingegen, dass 100% öffentliche Geldmittel hierzu benutzt werden. Die Gehälter müssen demnach laut Gesetz offengelegt werden. Schon vor 2 Jahren kassierte Frau Rahola, die ist Freundin von Arturo Mas und dem Kreis von Junts per Cat und Puigdemont, 52.000 Euro für ihre Fernsehauftritte. 250.000 Euro soll die Summe sein, die Frau Silva von der Kontrollkommission für die Bezahlung von Frau Rahola schätzt. Der Nacht, die Sonne grüßt, ein neuer Tag erwacht. Ich stehe hier herum, Schlüterecke kannt, hab mir schon als Kind in dir mein Herz verbrannt. Die Leute sind verrückt, keiner guckt den anderen an. Bin ich hier der Blinde, der noch sehen kann? Am Himmel kreist eine alte, verbeulte nach einem Hafen, findet auch nicht hin. Kaum war ich hier, bin ich weggerannt. Und dann im freien Fall sucht ich deine Hand. Und jetzt häng ich hier herum, rühr mich nicht vom Fleck, pack innerlich den Koffer, morgen bin ich weg. Doch bevor schlafen gehen, werde ich noch einmal nach dir sehen, wie es dir geht und was du machst, was du anhast, ob du Tränen lachst. Und ich stöbere wie in einem alten Buch, was hab ich dich gesucht? Hab ich dich gesucht? Kinder spielen Heckmeck hinterm großen Zaun. Ein Mann geht in Pantoffeln ein und krönt einen Baum. Eine Mutter bringt 3 Käse hoch zur Krippe und zum Bus. Ich schick nach Amsterdam einen Abschiedskuss. Fand ich immer viel zu provinziell und laut, zu arrogant, zu muffig, zu arm und abgebaut, zu dünn, zu blass, zu vorlaut und zu keck. Und jetzt steh ich hier rum, rühr mich nicht vom Fleck, blieb immer nur im Nirgendwo, mal hier, mal da, war täglich auf der Rolle, immer Fluchtgefahr. Und jetzt steh ich hier herum, schlüt der Ecke kannt und heule wie ein Kind hinter vorgehaltener Hand. Doch bevor die anderen schlafen gehen, werde ich noch einmal nach dir sehen, wie es dir geht und was du machst, was du anhast, ob du Tränen lachst. Und ich stöbe wie in einem alten Buch, was hab ich dich gesucht? Ja, bevor die anderen schlafen gehen, werde ich noch einmal nach dir sehen, wie es dir geht und was du machst, was du anhast, ob du Tränen lachst. Und ich stöbere wie in einem alten Buch, was hab ich dich gesucht, was hab ich dich gesucht. Kino im Niemandsland. Wir befinden uns hier an einem schönen Terrassentisch. Bettina ist Organisatorin der Deutschen Filmwochen am Goethe-Institut. Die haben schon angefangen, wie ich weiß. Was gibt es da an Höhepunkten zu vermelden, Bettina? Ja, danke Detlef, dass ich hier über die Deutschen Filmwochen berichten und auch Werbung machen kann. Ihr könnt noch bis zum 7. November Filme in der Filmotheka sehen. Wir haben wieder, wie jedes Jahr, jetzt zum 10. Mal eine Auswahl aus 10 verschiedenen aktuellen deutschen Filmen zusammengestellt, wobei der Schwerpunkt auf Independent-Filmen, Autorenfilmen und Filmen, die gesellschaftliches Engagement und Aktualität widerspiegeln, liegt. Wir haben Filme, den Eröffnungsfilm Ökozid kann ich euch sehr empfehlen. Da geht es um das Thema Klimakrise. Es ist ein Film, so eine Art Fake-Documentary, der im Jahr 2034 spielt, wenn die Klimakrise schon weit fortgeschritten ist und wo der Meeresspiegel schon angestiegen ist und der internationale Gerichtshof sich von Den Haag wegen des steigenden Meeresspiegels nach Berlin verlagert hat und die deutschen Bundesregierungen der Jahre 1998 bis 2020 sind auf der Anklagebank. Also auch Angela Merkel, eine gealterte Angela Merkel. Genau, unter anderem auch die mittlerweile 80-jährige Angela Merkel. Ein absolut sehenswerter, sehr gut, sehr spannend gemachter Film, was auch dazu passt, dass wir als Goethe-Institut das Thema Nachhaltigkeit in unserem Programm haben und auch zahlreiche Projekte dazu machen. Dann gibt es Filme zu anderen wichtigen Themen, wie zum Beispiel Feminismus, ein Film The Case You, auch semi-dokumentarischer Hintergrund, wo eine junge Regisseurin Szenen nachstellt, wo sie und andere Kolleginnen, Schauspielerkolleginnen sexuelle Belästigungen bei einem Casting nachspielen. Dann, wie jedes Jahr, ist auch wieder das Thema Immigration und Migration ein ganz großes Thema. Wir haben mittlerweile in Deutschland so viele Regisseure und Regisseurinnen der zweiten und dritten Einwanderungsgeneration, die auch in dem Bereich ihre eigenen Inhalte und ihre eigenen Visionen entwickeln. Ganz besonders zu empfehlen ist der Film Berlin Alexanderplatz von Burhan Kurbani, einem Regisseur, der in Afghanistan geboren wurde, der den berühmten Roman von Alfred Döblin aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts in das Berlin der Jetztzeit verlegt. Und sein Anti-Held Franz Bieberkopf ist jetzt Francis, genannt Franz, ein Flüchtling aus Schwarzafrika. Wir haben ansonsten auch noch etliche andere Filme, die um das Thema Migration kreisen. Zum Beispiel ein Film, der heißt Exil. Da geht es um einen scheinbar sehr guten, gut integrierten Ingenieur, der aus dem Kosovo stammt und in einem deutschen Provinzstädtchen einen sehr guten Job hat, mit einer Deutschen verheiratet, Eigenheim, alles prima, aber auf einmal fühlt er sich gemobbt und verfolgt Wobei der Film am Anfang auch nicht klar lässt, ist das jetzt tatsächlich wirklich so, dass er rassistisch bedroht wird, oder ist er einfach traumatisiert aufgrund seiner Geschichte und bildet sich das ein. Dann haben wir einen Film, Love Mobile. Da hat die Immigration ein weibliches Gesicht und es geht um Prostituierte, die am Rande einer Schnellstraße im Norden Deutschlands im Wohnwagen ihre Dienste anbieten. Dann haben wir aber auch leichtere Filme, zum Beispiel eine Liebeskomödie, Hello Again. Da geht es um eine Mitzwanzigerin in Hamburg, die glücklich Single ist, in einer Single-WG lebt und auf einmal wird sie aus dem Gleichgewicht gebracht, weil ein Jugendfreund, ihre Jugendliebe, sie zu seiner Hochzeit einlädt und auf einmal dreht sie durch und gerät auch so ähnlich wie auch bei Und immer grüßt das Murmeltier, ne, in so einer Zeitschleife rein, wo sie diesen Tag der Hochzeit immer wieder wiederholt. Und ein Film ganz stark auch zu empfehlen, da geht es auch um Liebe und Sex und Beziehung in Zeiten der Cyberkultur und der immer stärkeren Robotisierung unseres Lebens. Ich bin dein Mensch, oder der internationale Titel I'm Your Man von Maria Schrader, Regisseurin, die ja mittlerweile eine tolle internationale Karriere. Als Schauspielerin bekannt bis jetzt? Als Schauspielerin bekannt. Sie hat einen Grammy als Regisseurin der Serie Unorthodox gewonnen, dreht mittlerweile in New York einen Spielfilm über die zwei Journalistinnen aus den USA, die den MeToo-Skandal mit Harvey Weinstein aufgedeckt haben. Und sie hat mit ihrem letzten abgeschlossenen Film Ich bin ein Mensch sämtliche Rekorde gebrochen, Berlinale Darstellerinpreis, die deutschen Lolas gewonnen. Und da geht es darum, wie eine erfolgreiche Wissenschaftlerin, die in Berlin im Pergamon-Museum arbeitet, sich genötigt sieht, an einem Experiment teilzunehmen, um Geld für ihre neuen Forschungen zu bekommen. Und sie lässt sich darauf ein paar Wochen mit einem humanoiden Roboter zusammenzuleben, der die äußere Gestalt eines super attraktiven Mannes hat, der darauf programmiert ist, ihre Bedürfnisse zu erfüllen und der ideale Partner zu sein. Das bedeutet, für spannende Filme ist gesorgt. Und ich kann euch nur empfehlen, nutzt die Zeit. Viele der Filme werden nochmal ein zweites Mal gezeigt bis zum 7. November. Wir warten auf euch in der Filmotheka. In der Filmotheka, sagen wir mal die Adresse. Das ist? Die Plaza Salvador Seguí im Raval. Gut. Gibt es eine Webseite, wo man auch mal reingucken kann? Ich empfehle euch natürlich unsere Website vom Goethe-Institut www.goethe.de/Barcelona. Vielen Dank, Bettina. Das war sehr ausführlich geschildert und sehr, würde ich sagen, sehr attraktiv. Da werden wohl viele Leute hingehen und sich anregen lassen und neue Ideen bekommen. Vielen Dank. Ja, das hoffe ich. Wir warten auf euch. Tschüss. Ja, und viele Grüße auch an Niemandsland und Contrabanda und besonders meinen Freund Detlef, genannt Daddy. Danke, Bettina Bremme vom Goethe-Institut. Kino im Niemandsland. Es gibt nur eine Frage von Belang. Schwört ihr bei eurem Leben, die Wahrheit zu sagen? Der Film, den ich heute vorstellen möchte, ist der neue Film von Ridley Scott. Der hat den Titel The Last Duel, das letzte Duell. Mein Vater sagte mir, mein Leben wird mit Glück gesegnet sein. Ich bin vermählt. Ich war eine gute Ehefrau. Ich sag's gleich, es ist ein düsterer Film, ein düsterer Historienfilm. Der erzählt auch eine sehr schreckliche und gleichzeitig aktuelle Geschichte. Und ich habe ihn genossen, ich fand ihn gut, aber es gibt da unterschiedliche Meinungen und die sollte sich jeder selber bilden, seine eigene Meinung meine ich. Gut, es war natürlich nicht wirklich das letzte Duell der europäischen Geschichte, von dem Ridley Scotts düsterer Historienfilm The Last Duel erzählt. Es war nur mutmaßlich das letzte, das gerichtlich angeordnet wurde, um zu einem Gottesurteil über Recht und Unrecht der Beteiligten zu gelangen. eine bis ins späte Mittelalter hinein übliche, wenn auch schon nicht mehr unumstrittene Praxis, wenn Aussage gegen Aussage stand. Dann wurde ich von meinem Land verurteilt und beschämt. Worum geht's? Folgendes war passiert. In diesem Fall, Aussage gegen Aussage, hatte der französische Ritter Jean de Carouge 1386 den knappen Jacques Le Gris beschuldigt, seine Frau vergewaltigt zu haben, was dieser energisch bestritt. Da die Frau zur Tatzeit allein in der Burg und also ohne Zeugen war, sollte ein Kampf auf Leben und Tod zwischen Ehemann und mutmaßlichem Ehebrecher über die Wahrheit entscheiden. Würde der Ehemann unterliegen, müsste seine Frau als Lügnerin gelten und als solche ebenfalls sterben, grausam verbrannt werden. Vor euch allen sage ich, ich sprach die Wahrheit. Es wurde eine unaussprechliche Anklage gegen euch vorgebracht. Jacques Le Gris betrat unser Heim. Er ging auf mich los. Die Anschuldigung ist falsch. Jean Le Carouge hatte also nicht nur sein Leben und seine Ehre, sondern auch das Leben und die Ehre seiner Frau zu verteidigen. Tja, ungerechter lässt sich Rechtsprechung kaum denken, jedenfalls nach heutigem Verständnis. Man könnte aber auch sagen, mit mehr dramatischer und moralischer Energie lässt sich das filmische Spektakel eines Ritterkampfes nicht aufladen. Die Lächerlichkeit, die andernfalls beim Splittern der Lanzen, Klirren der Rüstungen, Krachen der Schwerter drohen könnte, ist hier zuverlässig durch die ungeheure Fallhöhe des Ausgangs, die empörende Inhumanität des Settings gebannt und nicht zuletzt durch die inhärente Frauenverachtung, die darin liegt, dass über Schicksal, Würde und Leben des weiblichen Opfers von Männern entschieden wird. Die Wahrheit ist nicht von Belang. Es gibt allein die Macht der Männer. Das muss geregelt werden. Leise. Ich bin unschuldig! Ich fordere ein Duell auf Leben und Tod. Unterliegt ihr, muss eure Gemahlin schreckliche Folgen fürchten. Einer von uns lügt. Der eigentliche Trick, so schreibt die Zeit, in einer Kritik, in einer umfassenden Kritik zu diesem Film, besteht jedoch in der Aneignung von etwas ganz anderem. Nämlich dem berühmten Vorbild des mehrfachen Perspektivwechsels in Akira Kurosawas Meisterwerk Rashomon von 1950. Wie bei Kurosawa wird die gleiche Geschichte dreimal nacheinander erzählt, jeweils aus der Sicht der Hauptfiguren mit jeweils anderen Pointen. Jean Le Carouge sieht sich als treusorgenden Ehemann, Jacques Le Gris als verlockt und aufgefordert durch die einsame Frau, diese dagegen als angewidert, bedrängt und bevormundet von beiden Männern. Anders als bei Kurosawa fehlt jedoch die vierte Erzählung durch einen zufälligen Zeugen, mit dem folgenden Effekt, dass bei Ridley Scott am Ende die Version der Frau als die wahrscheinlichste wirkt, und zwar einfach deswegen, weil sie geeignet ist, die beiden widerstreitenden Männerperspektiven in einer Synthese zusammenzuführen. Im Gegensatz zu den Richtern des Mittelalters, des dummen, finsteren Mittelalters, müsste man hier sagen, scheint sich der Film damit durchaus zuzutrauen, die Wahrheit zu ermitteln. Überflüssig zu sagen, dass Kurosawa von einem vergleichbar optimistischen Zutrauen in die Mittel der filmischen Wirklichkeitserkundung weit entfernt war, das Filmbild selbst als Gegenstand des ästhetischen Misstrauens behandelte. Es ist aber nicht nur überflüssig, sondern ungerecht, denn weder Scott noch seine Drehbuchautoren trachten nach dem Rang eines Meisterwerks, sondern allein nach möglichst zeitgemäßer, auch politisch zeitgemäßer Unterhaltung. Der Film läuft in Deutschland seit dem 13. Oktober in den Kinos. Hier in Spanien läuft er seit einer Woche und ich kann ihn empfehlen für alle, die einen gut gemachten Mittelalterstreifen, Mittelalterfilm sehen wollen. The Last Duel, das letzte Duell, El Último Duelo von Ridley Scott. Der Streifen hat übrigens Überlänge, über 2,5 Stunden. Regie, wie gesagt, Ridley Scott, Darsteller Matt Damon, Jodie Comer, Adam Driver, Ben Affleck, Harriet Walter, Nathaniel Parker und viele andere mehr. Eure St- Strafe für das Ablegen falschen Zeugnisses ist, dass ihr verbrannt werdet bei lebendigem Leib. Ich werde nicht schweigen. Kontrabanda? Niemandsland? Hallo? Was? Sie schon wieder? Ich hab Ihnen doch gesagt, wir wollen Ihre Millionen nicht. So, dann wollen wir natürlich noch hören, was Bammel uns kinomäßig zu berichten hat. Hallo Bammel, schieß mal los. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bambule auf der Leinwand, meiner kleinen Kinokolumne hier im Radio Niemandsland. Hallo Dedi, vielen Dank, dass ich mal wieder einen Beitrag liefern darf. Es ist Herbstwetter und die Blätter fallen von den Bäumen. Es wird jeden Tag ein bisschen früher dunkel. Traditionell die Zeit, wo viele Leute Lust bekommen, sich das wieder ein bisschen gemütlich zu machen und gleichzeitig auch wieder vermehrt ins Kino zu gehen. Für die Kinobetreiber beginnt so richtig jetzt die Kinosaison. Für mich persönlich ist eigentlich das ganze Jahr über Kinosaison, aber man hat eben einfach mehr Lust auf Gemütlichkeit. Und ich habe deswegen heute zwei Filme rausgesucht, die explizit ungemütlich sind. Ja, ihr habt richtig gehört, es geht um die Themen Sexualität und Gewalt, speziell dargestellt aus einer ganz weiblichen Perspektive. Beide Filme hatten Premiere beim 74. Filmfestival von Cannes vergangenen Sommer. Beide Filme haben dort für einen adäquaten Skandal gesorgt. Und wie gesagt, beides Filme, die eine sehr speziell weibliche Sichtweise haben, wobei der erste Film von einem männlichen Regisseur ist und der zweite Film von einer Regisseurin. Dazu komme ich gleich. Fangen wir mal mit dem ersten Film direkt an. Paul Verhoeven ist der Regisseur. Wer war das nochmal? So ein Typ, der in den 70er Jahren mit Türkische Früchte frischen Wind in die Kinoszene Europas gebracht hat. In den 80er Jahren dann 1987 mit einer knallharten Science-Fiction-Satire den Sprung nach Hollywood gehabt, nämlich Robocop. Danach gab es so ein Arnold Schwarzenegger-Vehikel, die totale Erinnerung, Total Recall, fand ich ziemlich klasse damals den Film. In den 90er Jahren musste dann Sharon Stone nur einmal die Beine übereinander schlagen und hat sich damit einen sicheren Platz in der Geschichte des amerikanischen Erotikkinos gesichert. Die männliche Hauptrolle hat damals Michael Douglas bekleidet, meiner Meinung nach einer der untalentiertesten Schauspieler der amerikanischen Kinogeschichte. Das kann er in diesem Film besonders gut unter Beweis stellen. Trotzdem klasse Film. Und er hat damals auch ordentlich Wind im Kino Blätterwald verursacht. Vor allen Dingen sein nächster Film Showgirls war sehr umstritten, hat einen Haufen goldener Himbeeren bekommen und gilt als einer der schlechtesten Filme der 90er Jahre. Meiner Meinung nach einer der Filme, die am wenigsten verstanden wurden, sowohl von der Kritik als auch vom Publikum. Aber dafür müsste ich mir den eigentlich nochmal selber anschauen. Dann war ein bisschen Funkstille und vor ein paar Jahren, ich glaube, es ist auch schon wieder 3 Jahre her, hat Isabelle Huppert in seinem ersten französischen Film Elle die Hauptrolle gespielt und den fand ich auch wirklich, da bleibt einem ganz schön die Spucke weg, vor allen Dingen wegen der knallharten Darstellung von Gewalt in diesem Film. Dafür ist er auch immer mal wieder kritisiert worden, vor allen Dingen in den USA. Er hat dazu mal ein interessantes Statement gemacht. Meine Filme werden hier kritisiert, weil sie als dekadent, pervers und schmierig gelten. Das bedeutet sicher, dass ich Teil dieser großartigen amerikanischen Gesellschaft geworden bin. Danke. Ja, das fand ich ganz cool, dieses Zitat von ihm. Und sein neuer Film, der hat eben auch wieder ordentlich Aufregung erzeugt, vor allen Dingen bei katholischen Vertretern, aber auch bei konservativen Medienvertretern, was ich nicht so richtig verstanden habe. Ich habe mir den angesehen. Der Film heißt Benedetta, ist eine Filmbiografie. Es geht im Prinzip über eine Dame, die in Italien von 1591 bis 1661 gelebt hat. die italienische römisch-katholische Nonne, Äbtissin und Mystikerin, die wegen eines lesbischen Verhältnisses verurteilt wurde. Und er erzählt eben sozusagen in einer klassischen Filmbiografie eigentlich ihr Leben. Auch auf sehr konventionelle Weise. Trotzdem finde ich den Film in vielerlei Hinsicht beachtlich. Und was mich am meisten erstaunt hat, ist, dass er eben doch immer noch auf so eine ganz simple Weise das schafft, Medienvertreter und vor allen Dingen Vertreter der Kirche gegen sich aufzubringen. Und das ist sicher auch einer der Gründe, warum ihr euch diesen Film anschauen solltet. Ja, wie gesagt, Bernadette, sehr empfehlenswert. Auch bei diesem Film steht eine weibliche Protagonistin im Mittelpunkt der Handlung. Der Film, den ich mir für den zweiten Teil meiner kurzen Kinobesprechung zurechtgelegt habe, läuft ebenfalls aktuell noch im Phänomena-Kino. Der Titel ist Titan. Titan ist ein Spielfilm von einer weiblichen Regisseurin. Julia Ducournau ist ihr Name, ist ihr zweiter Film. Der erste Film, Raw, in dem es um ein junges Mädchen geht, die Vegetarierin ist und einen seltsamen Appetit vor allen Dingen auf Menschenfleisch entwickelt, den fand ich vor 2 oder 3 Jahren schon ziemlich einzigartig, sage ich mal vorsichtig. Ich fand ihn nicht richtig gut, aber es ist einer dieser Filme, das kennt ihr vielleicht auch, die einen so tagelang verfolgen und man, die gehen einem einfach nicht aus dem Kopf. Und auch bei ihrem neuen Film Titan ist das so, mit dem kleinen Unterschied, dass Titan wirklich ein atemberaubender Bilderrausch ist und vor allen Dingen durch eine irre Hauptdarstellerin besticht. Agathe Roussel ist ihr Name, die spielt die Hauptakteurin Alexia. Was ist los mit dieser Frau? Als kleines Mädchen hatte sie einen Autounfall. Danach wurde ihr eine Titanplatte in den Kopf implantiert. Sie hat dann als junges Mädchen eine seltsame Beziehung zu Fahrzeugen aller Art, vor allen Dingen aber zu Autos entwickelt. Das versuche ich gleich nochmal in einem kurzen Beispiel zu erklären. Aber als junge Frau ändert sich an ihrem eigenartigen Verhältnis, sage ich mal, zu Autos nicht wirklich was. Sie arbeitet als Erotiktänzerin und bietet auch ihren Kunden Bondage-Sex an auf so seltsamen Autoshows, wo natürlich hauptsächlich ein männliches Publikum ist, wo ich sagen würde, die jetzt nicht unbedingt für weibliche Sexualität sensibilisiert sind, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und das führt eben dazu, dass sie einen ausgesprochenen Hass auf Männer entwickelt. Und einige von denen müssen das auch mit dem Leben bezahlen. Das heißt, es geht um eine Serienmörderin auf der Flucht vor der Polizei, die sich eine neue Identität suchen muss. Stark vereinfacht. Jetzt kommen wir zum zweiten Aspekt dieses Films. Die weibliche Sicht auf gesellschaftliche Tabus, die hat die Regisseurin Julia Ducournau wirklich auf eine atemberaubende Weise ausgearbeitet. Und ich nenne euch mal ein Beispiel. Also es ist so, dass sie ein sehr seltsames Verhältnis zu Autos entwickelt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, Sex mit einem oder in einem Auto hat, aber von einem Auto schwanger wird. Und dann eine etwas seltsame Transformation körperlich durchmacht. Also sie wird schwanger. Als Beispiel, anstatt Blut tropft ihr Maschinenöl aus der Vagina. Und ihr ganzer Körper verändert sich und damit beginnt eigentlich der eigentliche Horror dieses Films. Abgesehen von den drastischen Mordszenen hält der Film noch einige andere Überraschungen für uns bereit, denn Alexia muss eine neue Identität annehmen und sie lernt so einen Feuerwehrmann kennen, der sozusagen, glaube ich, ein bisschen eine Vaterfigur für sie wird. Und dessen verstorbenen Sohn sie sozusagen ersetzen will und sich dann in den jungen Mann Adrian verwandelt. Und was sie dafür tut und wie das Ganze filmisch dargestellt ist, da kippt einem wirklich manches Mal die Kinnlade runter. Mal abgesehen von den herausragenden Hauptdarstellern, von den tollen Tempowechseln, einem irren Drehbuch und einem fantastischen Soundtrack, hat mich der Film, als ich aus dem Kino gekommen bin, wirklich, sag ich mal, mit offener Klappe dastehen lassen. Meine Lebensgefährtin, mit der ich mir den Film bewusst gemeinsam angeschaut habe, um auch ein bisschen genauer zu verstehen, wie eine Frau diesen Film empfindet. Der ging es genauso. Die hat natürlich auch andere Aspekte noch in dem Film rausgearbeitet. Ich habe auch nicht wirklich alles ganz genau verstanden, weil es einfach so ist, dass der Film sehr viele Deutungen zulässt. Und dafür würde ich mir, glaube ich, ganz sicher auch nochmal anschauen. Aber erstmal empfehle ich euch, liebe Kinofans, unbedingt den Besuch des Films Titan in diesem Kinoherbst. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Film ab. Ciao, ciao. Ja, danke, Bammel. Das war eine ausführliche Darstellung zweier Filme. Vielen Dank. Das war's für heute im Niemandsland, liebe Freundinnen und Freunde. Meine Damen und Herren, wir müssen raus. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch, bleiben Sie voller Energie und Lebensfreude und werden Sie glücklich. Bis in 2 Wochen. Tschüss, Agur, Adeu.